Erster Gott sprach zu Jeremia. Es war in der Zeit von König Joachim, dem Sohn Josias. Zweiter geht zu den Reschabitern. Sprich mit ihnen. Bring sie in eine Kammer im Tempel Gottes. Gib ihnen Wein zu trinken. Dritter, ich holte Jasania, den Sohn Jeremias, und seine Brüder. Auch alle seine Söhne und die ganze Gruppe der Reschabiter kamen. Vierter, ich brachte sie in eine Kammer im Tempel Gottes. Diese Kammer gehörte den Söhnen Hanans, dem Mann Gottes. Sie war neben der Kammer der Anführer und über der Kammer von Maseia, dem Torwächter. Fünfter, ich stellte den Reschabitern Becher und Krüge mit Wein hin. Dann sagte ich zu ihnen, trinkt Wein. Sechster, sie sagten, wir trinken keinen Wein. Unser Vorfahre Jonadab, der Sohn Reschabs, hat uns befohlen, ihr und eure Kinder sollt niemals Wein trinken. Siebter, ihr sollt auch keine Häuser bauen. Ihr sollt keinen Samen säen und keine Weinberge pflanzen. Ihr sollt nichts davon besitzen. Ihr sollt euer ganzes Leben in Zelten wohnen. Dann werdet ihr lange in diesem Land leben, wo ihr als Fremde wohnt. Achter, wir haben dem Befehl unseres Vorfahren Jonadab, des Sohnes Reschabs, gehorcht. Wir trinken unser Leben lang keinen Wein. Auch unsere Frauen, Söhne und Töchter trinken keinen Wein. Neunter, wir bauen keine Häuser zum Wohnen. Wir besitzen keine Weinberge, Felder oder Saatgut. Zehnter, wir wohnten in Zelten. Wir waren gehorsam und taten alles, was unser Vorfahre Jonadab uns befohlen hatte. Elfter, als aber Nebukadnezar, der König von Babel, in das Land kam, sagten wir, kommt, wir fliehen nach Jerusalem. Wir fliehen vor den Soldaten der Chaldäer und Aramäer. So ließen wir uns in Jerusalem nieder. Zwölfter, dann sprach Gott zu Jeremia. Dreizehnter, so spricht Gott, der Herr der Heere, der Gott Israels, geh und sprich zu den Männern von Juda und den Bewohnern Jerusalems, wollt ihr keine Lehre annehmen? Wollt ihr nicht auf meine Worte hören? Das sagt Gott. Vierzehnter, die Befehle von Jonadab, dem Sohn Reschabs, wurden befolgt. Er sagte seinen Nachkommen, sie sollen keinen Wein trinken. Sie haben bis heute keinen Wein getrunken, weil sie ihrem Vorfahren gehorsam waren. Ich habe immer wieder zu euch gesprochen, aber ihr habt nicht auf mich gehört. Fünfzehnter, ich habe immer wieder alle meine Diener, die Propheten, zu euch gesandt. Sie sollten euch sagen, kehrt um von eurem bösen Weg. Tut gute Taten. Dient keinen anderen Göttern. Dann werdet ihr in dem Land bleiben, das ich euch und euren Vätern gegeben habe. Aber ihr habt nicht zugehört und nicht auf mich gehört. Sechzehnter, die Nachkommen Jonadabs, des Sohnes Reschabs, haben den Befehl ihres Vorfahren befolgt. Aber dieses Volk hat nicht auf mich gehört. Siebzehnter, darum spricht Gott, der Herr der Heere, der Gott Israels, ich werde alles Unglück über Juda und Jerusalem bringen. Ich habe es ihnen angedroht. Denn ich sprach zu ihnen, aber sie hörten nicht. Ich rief ihnen zu, aber sie antworteten nicht. Achtzehnter, zu den Reschabitern aber sprach Jeremia, so spricht Gott, der Herr der Heere, der Gott Israels, ihr wart dem Befehl eures Vorfahren Jonadab gehorsam. Ihr habt alle seine Befehle befolgt und alles getan, was er euch gesagt hat. Neunzehnter, darum spricht Gott, der Herr der Heere, der Gott Israels, Jonadab, dem Sohn Reschabs, wird es nie an einem Nachkommen fehlen, der mir dient.